Geheimnis aller Geheimnisse. Oh, du bist der Schöne unter allen Schönen. Oh, du bist der Mächtigste unter allen Mächtigsten, Herr. Oh, wir beten dich an, wir beten dich an, Mensch gewordener Gott. Halleluja. Erniedrigt in der Krippe, erniedrigt im Kreuz und verherrlicht mit dem Vater in Herrlichkeit. Streck dich aus nach Jesus, gerade jetzt, seine Herrlichkeit ist hier. Ja, da, da, ja, na, na, na, no, no, no, no, no, no, Moshe, na, na, na, na. Diene ihm einfach einen Moment mit deiner Anbetung. Halleluja. Weißt du, er wohnt in der Anbetung seines Volkes. Oh, diene ihm mit deiner Anbetung. Kostbar ist seinem Herzen deine Anbetung. Kostbar ist deine Anbetung für ihn. Danke, danke, danke, danke, dass deine Herrlichkeit hier ist, Herr. Danke, dass du uns begegnest, genau da, wo wir es gerade jetzt brauchen, Herr. Danke, dass du in unsere Welt hineingekommen bist und immer wieder hineinkommst. In unsere Umstände und in unsere Nöte, in unsere Fragen und in unsere Ängste. Oh, du kommst immer wieder neu hinein durch deinen Geist. So auch heute hier, so auch heute hier, Herr. Oh, wir lieben dich, oh, wir lieben dich. Ich glaube, dass heute jemand hier ist oder über Livestream zuschaut. Ja, nee, ich glaube, es ist jemand, der hier ist vor Ort. Und es ist so, du kommst wirklich aus einer schwierigen Familiensituation, auch gerade unmittelbar, auch heute, wie du hierher gekommen bist, kommst aus einer schwierigen Familiensituation, die dich sehr mitgenommen hat und dadurch bist du wie auch ein bisschen durch den Wind, aber du bist trotzdem hierher gekommen. Und Gott, der Vater, möchte dir heute sagen, ich sehe dich, mein Kind, und ich liebe dich und ich bin für dich da. Und ich freue mich, dass du gekommen bist und ich möchte dir dienen mit meiner Gegenwart und ich möchte dir dienen mit meiner Nähe und ich möchte dich neu mit meiner Liebe auffüllen und neu mit meiner Klarheit auffüllen und ich möchte dir neue Kraft geben. Halleluja. Wenn dich das betrifft, dann komm einfach gerade hier nach vorne. Ich möchte dir einfach kurz dienen, kurz die Hand auflegen. Ich glaube, dass außerdem noch mehrere Personen hier sind und du hast dich gesehnt. Jeder für sich hat sich gesehnt nach einer speziellen Versöhnung mit einer speziellen Person in deinem Umfeld. Und Gott hat es gesehen. Gott hat dein Gebet gesehen und er möchte etwas tun. Er möchte dich berühren und er möchte auch diese Person berühren. Wer ist es? Ich glaube, dass es ein paar mehr Leute sind als eine. Wer ist es, den es betrifft? Das ist jemand, mit dem du Versöhnung möchtest. Komm einfach auch dazu, nach vorne. Gott möchte dich berühren. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und dann habe ich noch jemanden gesehen und da ist es so, das ist eine körperliche Sache. Und da ist es so, dass du seit kurzem ist irgendetwas verschoben irgendwie in deiner Wirbelsäule, in deinem Gehapparat. Und deswegen hast du gerade etwas Schwierigkeiten zu laufen, leichte Schwierigkeiten, nicht unbedingt starke, aber leichte Schwierigkeiten, um zu laufen. Gott möchte dich berühren, Gott möchte dich heilen heute Nachmittag. Wenn du hier bist, komm einfach auch dazu nach vorne. Halleluja, Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir von ganzem Herzen. Wer ist die Person, die hierher gekommen ist, wegen dieser schwierigen Familiensituation im Hintergrund? Du. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus für deinen Geist der Liebe. Danke Jesus für deinen Geist der Kraft. Oh, du gibst den Müden neue Kraft. Und den Ohnmächtigen mehrst du die Stärke. Oh, Vater, überall, wo Durcheinander war, auch in der Seele und Ängste und Fragen und Zweifel und Nöte, Herr, danke ich dir, Herr, dass du heute mit deiner Klarheit kommst. So wie es heißt von den Hirten auf dem Feld, wo es heißt, und die Klarheit des Herrn umleuchtete sie. So danke ich dir, Herr, dass du heute mit Klarheit kommst, Herr. Herr, dass du heute mit deiner Kraft und mit deiner Nähe kommst, Herr. Dein Himmel ist offen für deine Kinder. Halleluja. Und da ist Versöhnung. Wer ist es, der sich sehnt nach einer Versöhnung mit einer spezifischen Person? Du hast eine spezifische Person auf dem Herzen. Halleluja. Streck einfach deine Hand aus. Danke, Jesus. Du bist der große Versöhner. Und in dem Namen Jesu Christi, Herr, setzen wir die Engel frei, die jetzt außer Raum und Zeit wirken und auch an den beteiligten Herzen wirken, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass du auf übernatürliche Art und Weise deine Gnade und deine Gunst jetzt freisetzt, Herr. Und dass diese Beziehungen wiederhergestellt werden, Herr. In dem Namen Jesu Christi. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Wer ist die Person, die schlecht laufen kann? Du? Okay. Von der Wirbelsäule her, ja. Seit heute. Aha, genau, ich hatte es gesehen, erst seit ganz kurzem, ja. Oh, Vater, in dem Namen Jesu Christi, so etwas darf nicht an Weihnachten kommen. Sondern wir sagen jetzt in dem Namen Jesu Christi, das weicht, es geht jetzt. In Jesu Namen, was deine Wirbelsäule da erfasst hat, es geht jetzt in dem Namen Jesu Christi. Wir setzen jetzt deine Wirbelsäule frei in dem Namen Jesu Christi. Vollständige Wiederherstellung und normales Laufen in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Ich habe noch etwas gesehen. Gott ist am Wirken. Und zwar in deinem Unterarmbereich. Das ist ein Problem in deinem Unterarmbereich. Ich weiß nicht, ob das ein Ausschlag ist oder ob das irgendwas was Offenes ist oder was. Oder auch, ob es mit den Sehnen zusammenhängt. Auf jeden Fall in deinem Unterarm. Jemand braucht eine Heilung in seinem Unterarm. Ist da jemand? In deinem Unterarm. Du brauchst eine Heilung in deinem Unterarm. Ist da jemand hier vor Ort? Dann komm ganz schnell nach vorne, wenn dich das betrifft. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Wie ist es denn bei dir? Gut. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ist die Person mit dem Unterarm, bist du hier oder ist es jemand über Livestream? Bei dir? Okay. Was ist das Problem am Unterarm? Du hast so einen komischen Juckreiz, ja? Okay, genau sowas. In Jesu Namen, ich streiche jetzt einfach in diesem Raum des Geistes über deinen Arm. Setz die Herrlichkeit Gottes über deinem Unterarm frei jetzt in dem Namen Jesu Christi. Jetzt frei und los. Frei und los. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Gottes Gegenwart ist hier. Amen. Geben wir mal Jesus einen kräftigen Applaus. Halleluja. Er ist hier. Danke, Jesus. Und während du zum Platz gehst, darfst du zu jemandem in deiner Nähe sagen, dein Retter ist da. Er ist gekommen. Und er ist hier. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. So schön. Herzlich willkommen alle, die hier zu unserem Weihnachtsfest-Gottesdienst heute gekommen seid. Auch herzlich willkommen alle, die über Livestream zuschauen heute Nachmittag. Ja, wir haben wirklich allen Grund, uns zu freuen. Amen. Und um die Freude noch ein bisschen anzufachen, habe ich natürlich auch speziell zur Jahreszeit noch 2, 3 kleine Witze für euch mitgebracht zum Anfang. Weihnachtswitze, okay? Also, der erste Witz. Also, vergebt mir alle, die ihr blonde Haare habt, okay? So ein klassischer Blondinenwitz, okay? Fangen wir damit an. Eine Blondine sagt zur anderen, dieses Jahr fällt Weihnachten auf einen Freitag. Sagt die andere, hoffentlich nicht auf einen 13. Okay? Alles klar? Gut. Okay. Heute Abend für die Bescherung. Ja, Fritzchen strahlt seinen Onkel am Weihnachtstisch an und sagt, oh, so schön, dass du doch da bist. Heute Morgen hat Papa noch gesagt, Onkel Eddie hat uns gerade noch gefehlt. Okay. Und dann zum Thema Geschenke. Ach Oma, die Geige von dir war wirklich mein schönstes Weihnachtsgeschenk. Tatsächlich, freut sich die Oma. Ja, Mama gibt mir jeden Tag 5 €, wenn ich nicht darauf spiele. Super. Halleluja. Preis den Herrn. Herr Jesus, wir danken dir, Herr, dass wir an Weihnachten allen Grund haben, uns zu freuen, ob mit oder ohne Witz, Herr. Danke, Herr, für dein Wort, Herr, das uns gegeben ist, Herr. Dein Wort wurde Fleisch, dein Wort war Gott, dein Wort ist Gott, dein Wort ist in Person Jesus Christus. Und wir danken dir, Herr, dass du durch dein Wort heute Nachmittag zu uns sprichst, gerade jetzt, dass du zu unseren Herzen sprichst, Herr, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr Lieben, seit einigen Jahren erlebe ich das jedes Jahr vor Weihnachten so, dass ich mir die Weihnachtsgeschichte durchlese, jedes Jahr, die klassische Weihnachtsgeschichte, Lukas 2, ein paar Tage vor Weihnachten lese ich es mir durch. Und jedes Mal highlightet der Heilige Geist mir einen anderen Aspekt der Weihnachtsgeschichte. Und so ist es dieses Jahr wieder gegangen. Ich habe einfach letzten Freitag habe ich meine Bibel aufgeschlagen und dachte, jetzt bin ich mal gespannt, ob es dieses Jahr wieder so ist. Und habe einfach die Weihnachtsgeschichte durchgelesen und bumm, da war es wieder. Und wieder hat mich etwas getroffen und etwas hat in mir gearbeitet und etwas hat mich beschäftigt in dem Moment, wo ich diesen einen Passage gelesen habe. Und ja, so habe ich wieder, wie jedes Jahr, seit einigen Jahren, die Weihnachtsgeschichte als Grundlage für meine Predigt. Und wie jedes Jahr, seit einigen Jahren, möchte ich diese Weihnachtsgeschichte heute lesen aus meiner ältesten Bibel, die ich habe. Und zwar die Lutherbibel von 1733. So richtig schöne alte Bibel. Ich mache das immer gern an Weihnachten, um einfach auch ein Symbol oder ein Zeichen zu setzen, wie tief wirklich das Christentum in unserem Land verwurzelt ist, das Wort Gottes in unserem Land verwurzelt ist. Ja, vor 300 Jahren haben sie schon das gleiche Wort Gottes gelesen. Und wie du feststellen wirst, hat sich die Übersetzung, die Luther-Übersetzung, nicht wesentlich geändert, auch in 300 Jahren nicht wesentlich geändert. Ein paar Formulierungen, ein klein bisschen altmodischer, aber ansonsten wirst du merken, es ist die gleiche Weihnachtsgeschichte. Ja. Also, ich lese vor aus Lukas 2, Vers 1 und da heißt es, Überschrift ist hier in der Lutherbibel, Evangelium am Christtage. Okay, heute ist der Christtag. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augusto ausging, dass alle Welt geschätzt werde. Ja, das heißt so viel wie gezählt. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Kyrenius Landpfleger in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt David, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war. Auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, was so viel heißt wie verlobt, die war schwanger. Und als sie das selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselbigen Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt David. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippen liegend. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Mariam und Josef, dazu das Kind in der Krippen liegend. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, preiseten und lobeten Gott um alles, das sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Halleluja. Amen. Und jetzt möchte ich gern zu euch hineingehen in den Teil der Geschichte, die dieses Jahr zu mir speziell gesprochen hat. Und jetzt weihnachtet sehr. Ist das dein Klingelton, dein Weihnachtsklingelton? Oder wie, rufen da die Engel an oder was passiert da? Okay, ich möchte auf zwei Aussagen möchte ich generell raus. Ich möchte auf zwei Verse speziell raus. Und zwar das erste ist der Vers 14. Ja, in der Luther-Übersetzung heißt es da: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. So steht es in der alten Luther-Übersetzung. Die wörtliche Übersetzung dieses Verses, und das hat mich dieses Jahr einfach so beschäftigt. Ich wollte wirklich einfach wissen, was bedeutet es wörtlich. Und da heißt es: Herrlichkeit oder Ehre ist, das heißt existiert bei Gott im Himmel, und Frieden ist auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Okay? Das ist eine ganz klare Sache vom griechischen Urtext her. Ist eine ganz klare Sache. Hier steht nicht Ehre sei Gott, also es ist nicht eine Möglichkeit, nicht ein Wunsch, ja, dann wird eine andere Verbform da stehen, sondern es heißt hier ganz klar: Herrlichkeit ist im Himmel. Ja, Herrlichkeit ist in der Nähe Gottes. Der ganze Himmel ist erfüllt von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Ehre. Und jetzt kommt's: Friede ist auf Erden. Das ist eine Hammeraussage. Die Engel sagen: Friede ist auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Was heißt das? Der Punkt ist, Friede im biblischen Sinn ist nicht ein Zustand und auch nicht die Abwesenheit von Krieg, sondern Friede im biblischen Sinn, ganz präzise gesagt, ist Friede im biblischen Sinn eine Person. Von Jesus Christus heißt es in Jesaja 9, Vers 5, er ist unser Friede. Fürst. Amen. Oder Epheser 2, Vers 14 sagt Paulus: Er ist unser Friede. Amen. Das heißt, Friede, warum können die Engel sagen in diesem Moment, Friede ist auf Erden? Ganz einfach, weil in dem Moment, wo Jesus Christus auf die Erde gekommen ist, und es war genau in dem Moment, als die Engel das verkündigten, den Engel, in dem Moment ist Friede auf die Erde gekommen. In dem Moment ist der Friede Gottes auf der Erde. Halleluja. Wir müssen nicht noch auf irgendetwas warten für Frieden, sondern der Friede ist gekommen. Amen. Der wahre Friede. Vielleicht noch nicht die Abwesenheit von Krieg, sicherlich nicht, aber der wahre Friede ist gekommen. Amen. Und jetzt kommt das Zweite. Und das hat mich beschäftigt, weil ich habe mir gesagt, ich möchte jetzt endlich das mal richtig verstehen. Und zwar heißt es hier, ja wirklich, es ist ein bisschen sperrig, das Ganze. Da heißt es nämlich, Friede ist in den Menschen, wörtlich heißt es da, Friede ist in den Menschen des Wohlgefallens. Ja, Luther hat übersetzt, Friede ist Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Das ist nicht wirklich korrekt, diese Übersetzung. Andere übersetzen, und das ist noch schlechter, das ist tatsächlich eine schlechte Übersetzung, wenn gesagt wird, Friede ist in den Menschen seines Wohlgefallens. Und wirklich heißt es hier, Friede ist in den Menschen des Wohlgefallens. Und das ist relativ schwierig zu verstehen, deswegen haben die Übersetzer versucht, es irgendwie anders zu übersetzen, aber damit haben sie die Bedeutung eigentlich verschleiert. Und so ist eigentlich klassisch so die Vorstellung, dass die Engel hier sagen wollen, ja, Friede ist auf Erden und zwar in den Menschen, die Gott wohlgefallen haben. Also in den Menschen seines Wohlgefallens, also die ihm gefallen haben. So. Also so ungefähr wie der Nikolaus, der am Nikolaustag kommt und schaut, wer war brav. Ja. So. Wer hat Gott gefallen durch sein Verhalten? Wer hat Gott gefallen vielleicht auch durch sein Herz für Gott, ja, durch sein Gottsuchen, durch seine Offenheit für Gott? Wer hat Gott gefallen dadurch, dass er tatsächlich Jesus Christus in seinem Herzen aufgenommen hat? Das kommt schon ein bisschen näher an die Wahrheit, aber all das ist hier nicht gemeint. Hier ist nicht davon die Rede, von irgendeinem Menschen, der Wohlgefallen bei Gott findet. Ja? Hier ist nicht die Rede davon, von einem Wohlgefallen, den wir bringen können oder bringen müssten, damit wir Wohlgefallen bei Gott finden, sondern tatsächlich diese Formulierung Menschen des Wohlgefallens heißt, das Wohlgefallen oder dieses Wort Wohlgefallen heißt, es ist etwas, was von Gott ausgegangen ist. Eudokia ist das Wort für Wohlgefallen und das entspricht dem hebräischen Wort Razon, was im Alten Testament auch vorkommt. Und es heißt so viel wie Wohlgefallen als souveräne Äußerung Gottes, souveräne Äußerung seiner Gnade und seiner Gunst. Mit anderen Worten, oder ich nehme noch als Ergänzung, nämlich Psalm 145, Vers 16 dazu. Da kommt nämlich dieses hebräische Wort Razon vor und das macht es deutlich, was es heißt. Da heißt es, du tust deine Hand auf, du sättigst alles Lebendige nach Razon, ja, nach Wohlgefallen, also nach deiner souveränen Gnade und Gunst. Mit anderen Worten, wenn Lukas sagt, Friede ist in den Menschen des Wohlgefallens, dann heißt es so viel wie, der Mensch ist sozusagen zum Objekt des Wohlgefallens Gottes geworden. Amen. Der Mensch ist nicht das Subjekt des Wohlgefallens, das heißt, es geht nicht von ihm aus. Er ist nicht der, der wohlgefällt, sondern Gott hat souverän gesagt, hey, ich sende mein Wohlgefallen auf die Menschheit. Amen. Mein Wohlgefallen ist mit der Menschheit. Mein Wohlgefallen ist der Menschheit zur Verfügung. Meine Gunst, meine Gnade. Ich habe mich souverän entschieden, meine Gunst und meine Gnade auf die Erde kommen zu lassen. Das ist das, was es bedeutet. Das ist das, was es heißt. Und das ist gewaltig, wenn du dir überlegst. Weißt du, Gott sagt es hier an dieser Stelle. Und er sagt es übrigens auch nicht zu bestimmten Leuten. Er sagt auch nicht, diese Formulierung bedeutet nicht, ja, es gilt für manche, es gilt für bestimmte Leute. Sondern diese Formulierung heißt, es gilt für alle. In dem Moment, wo Jesus Christus gekommen ist, hat Gott ein für alle Mal gezeigt, jeder Mensch hier auf dieser Erde hat sein Wohlgefallen gefunden. Amen, kannst du dich freuen. Halleluja. Jeder Mensch hat sein Wohlgefallen bereits gefunden. Also das ist das, was Paulus sagt in Römer 5, Vers 8, wo es heißt, Gott aber erweist seine Liebe in uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das heißt, auch als die Menschheit noch in Sünde gelebt hat, verloren war, ist Christus gekommen und damit das Wohlgefallen auf die Menschheit gekommen. Gott hat sozusagen, man könnte es so sagen, auf dem Feld haben die Engel den Hirten das Evangelium in Kurzform verkündigt. Ja, das ist nichts anderes. Sie haben einfach gesagt, hey, Jesus Christus, der ja in sich selbst das Wohlgefallen Gottes auch ist. Ja, Gott hat ja zu Jesus gesagt, in Markus 1, Vers 11, hat er gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen gefunden. Ja, Jesus war der einzige Mensch hier auf dieser Erde, der tatsächlich das Wohlgefallen Gottes verdient hatte, weil er ohne Sünde war. Amen. Er war der Einzige, zu dem tatsächlich es wirklich auch nach der Gerechtigkeit Gottes einen Grund gab zu sagen, an ihm habe ich Gefallen gefunden. Und genau diesen einzigartigen Sohn, der ohne Sünde war, hat Gott der Vater gesandt für die Menschheit, damit sein Wohlgefallen jedem Menschen zugänglich würde. Amen. Mit anderen Worten, um sein Wohlgefallen im Leben von jedem Menschen hier auf dieser Erde auszubreiten. Um jedem Menschen deutlich zu machen, hey, Egal, was du vielleicht getan hast in der Vergangenheit, egal, was du vielleicht noch tun wirst in der Zukunft, aber über dir gilt genau dieses Wort: An dir habe ich Gefallen gefunden. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Gefallen gefunden. Das ist die unverdiente Gunst. Als wir noch Sünder waren, hat Gott uns diese unverdiente Gunst gezeigt. Ist es nicht gewaltig? Halleluja. Ja. Johannes 3, Vers 16. Ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn gesandt hat. Man könnte auch sagen, dass er seinen Sohn des Wohlgefallens gesandt hat, dass er sein Wohlgefallen auf die Erde gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Mit anderen Worten, das Wohlgefallen Gottes erlebt oder empfängt. Halleluja. Das heißt, mit anderen Worten, hier wird deutlich, wir konnten nichts tun, wir können nichts tun und wir werden nichts tun können dafür, aber das Wohlgefallen Gottes ist bereits auf uns. Amen. Ich habe es neulich mal so gepredigt, an unserem Tag Lieblinge des Vaters habe ich so gepredigt, ich habe gesagt, du hast von Gott bereits eine 1 plus in dein Zeugnis bekommen, bevor du nur eine einzige Klassenarbeit geschrieben hast. Amen. Das ist gewaltig. Ja, 2. Korinther 5, 19 sagt es so: Gott war in Christus und er hat die Welt, die ganze Welt, also die verlorene Welt, er hat sie mit sich versöhnt. Ja? Als sie noch verloren war, hat Gott die Welt in Christus bereits versöhnt und er hat ihnen ihre Übertretungen nicht zugerechnet. Und das, ihr Lieben, das ist die Botschaft der Engel. Ja? Christus, die personifizierte Gnade und Gunst Gottes und damit das Wohlgefallen Gottes ist da und deswegen ist Friede da. Amen. Er ist da. Sag mal zu deinem Nachbarn, Friede ist da. Und Gott hat sein Wohlgefallen, ja, wenn du es jetzt mal auf die Person Jesus Christus beziehst, Gott hat sein Wohlgefallen für uns gegeben. Das ist das, was wir an Weihnachten feiern. Sein Wohlgefallen ist aus dem Himmel auf die Erde gekommen. Und er hat sein Wohlgefallen hingegeben, ja, bis zum Tod am Kreuz hingegeben. Und deswegen, sagt die Bibel, hat Gott Jesus den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und in seinem Namen muss jedes Knie sich beugen, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Amen. Weil er sich hingegeben hat, weil er den Kopf der Schlange bereits zertreten hat. Ja, Jesus hat den Kopf der Schlange bereits zertreten. Halleluja. Das heißt, hier haben wir die Offenbarung letztendlich der bedingungslosen Annahme, der bedingungslosen Liebe, der bedingungslosen Gnade Gottes an die Menschheit. Und ausnahmslos, ich betone es nochmal, ausnahmslos für die ganze Menschheit. Ja, Christus ist für alle gestorben. Er hat alle mit sich versöhnt. Und jetzt sagst du, ja, aber warum erfahren es dann noch nicht alle? Warum leben noch nicht alle da drin? Warum gibt es noch Kriege auf der Erde? Warum hat sich dann der Friede noch nicht durchgesetzt? Schau, und da komme ich zum zweiten Punkt, zur zweiten Beobachtung, die ich dieses Jahr in der Weihnachtsgeschichte gemacht habe. Der Punkt ist nicht der, dass Gott seinen Frieden nicht gesandt hätte, dass Gott sein Wohlgefallen nicht zugänglich gemacht hätte, sondern die einzige Frage ist die: Erfahren wir es auch tatsächlich? Erfahren wir es als Menschen tatsächlich? Und da kommt die zweite Beobachtung ins Spiel, und zwar Vers 15, wo es heißt, ja, nach der Luther-Übersetzung: Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die der Herr uns kundgetan hat. Und das Interessante ist, dieses Wort Geschichte, die Geschichte sehen, wird unterschiedlich übersetzt. Manchmal wird gesagt, die Sache sehen, die Gott uns kundgetan hat. Tatsächlich, was im Griechischen da steht, das Wort, das im Griechischen da steht für die Sache, ist das Wort Rema. Kommt dir das bekannt vor? Und deswegen gibt es auch manche Übersetzungen, die übersetzen tatsächlich, ja, lasst uns gehen und lasst uns das Wort säen, das geschehen ist. Lasst uns das Wort säen, das geschehen ist. Jetzt sagst du mir erst, Moment mal, das Wort säen, also sie haben es gehört, das macht Sinn, das Wort hören macht Sinn, aber jetzt sollen wir das Wort säen. Es war ihnen offensichtlich nicht genug, das Wort zu hören, sondern sie wollten es auch sehen. Was heißt es? Die Hirten sagten, hey, es ist nicht genug, dass wir haben eine tolle Erfahrung gehabt, der Himmel ist aufgegangen, wunderbar, es ist uns verkündigt, Friede ist da, das Wohlgefallen Gottes ist auf uns. Sie haben gesagt, hey, jetzt wollen wir es sehen. Das heißt, wir wollen es erfahren, wir wollen es mit unseren Sinnen betasten, wir wollen uns aufmachen, haben sie gesagt. Wir wollen uns aufmachen, sogar eilend, haben sie gesagt. Ja, sie sind geeilt, lasst uns eilend gehen, ja, und das Sehen und das Erfahren, was wir gehört haben. Das heißt, die entscheidende Frage für dich und für mich, gerade auch an Weihnachten, ist, erfährst du, was du hörst? Amen. Wir hören das Wort Gottes. Entscheidend ist, dass wir es erfahren. Ja, Johannes 17,3 heißt es, dies ist das ewige Leben, sagt Jesus, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, nämlich Jesus Christus, erkennen. Und erkennen im Griechischen heißt so viel wie erfahrungsmäßig erkennen. Also erfahren, real erfahren, dass er real wird. Die Hirten wollten, dass diese Botschaft, dieses Wort für sie real wird. Und Gott will, dass dieses Wort, diese Botschaft der Engel für jeden Menschen, egal ob du hier live vor Ort bist, über Livestream zuschaust oder wo auch immer du bist, all die Menschen, denen du noch über Weihnachten begegnest, Gott möchte, dass sie dieses Wort real erfahren. Amen. Und damit sie es erfahren und damit du es erfährst, ist genau dasselbe wichtig, was für die Hirten wichtig war. Ja, nämlich, sie sagten, lasst uns nun gehen, lasst uns aufmachen und lasst uns dorthin gehen und lasst es uns sehen. Und es heißt, sie brechen auf und sie eilen. Ja. Das heißt, sie gingen eilend, um das zu sehen. Mit anderen Worten, sie öffneten ihr Herz, sie sagten, wir haben es gehört, jetzt Herr, lass es uns erfahren. Und das ist das Entscheidende. Weißt du, das ist alles, was es tatsächlich braucht. Dass du sagst, dass ich sage, okay, ich habe das Wort gehört. Das Wohlgefallen Gottes ist schon auf mir. Egal, was ich getan habe, egal, wie ich gesündigt habe, egal, ob es irgendeinen Grund gab, dass ich Gott gefallen hätte in der Vergangenheit, aber sein Wohlgefallen ist auf mir. Und jetzt sage ich einfach, ja, Herr, lass es mich erfahren. Lass es mich erleben. Halleluja. Und in dem Moment, sagt das Wort Gottes, in dem Moment erfährst du es, in dem Moment erlebst du es, in dem Moment wirst du real zu einem Kind Gottes. Du wirst nicht nur de jure sozusagen, dem Buchstaben nach zu einem Kind Gottes, sondern du wirst erfahrungsgemäß zu einem Kind Gottes. Amen. Und das ist genau das, was die Engel erlebt haben. Ja, als sie dann hingingen, dann heißt es ja dann, pass auf, ich glaube, ich muss noch mal reingucken hier. Mal schauen, ob ich sie noch finde, die Stelle. Ja, da ist er schon. Halleluja. Ist immer noch aufgeschlagen. Wunderbar. Ja, da heißt es ja, und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Da sie es aber gesehen hatten, das heißt mit anderen Worten, da sie es erfahren hatten, heißt es dann, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von dem Kind gesagt wurde. Verstehst du? Sie hatten es vorher gehört, aber das Erste war nicht, dass sie überall hingingen und gesagt haben, hört mal, was uns die Engel gesagt haben. Sondern zuerst mussten sie es persönlich erfahren. Und als sie es persönlich erfahren hatten und die Gegenwart Gottes erlebt hatten im Stall und gesagt haben, ja, es stimmt ja wirklich, was das Wort sagt, stimmt ja wirklich, es ist real. Sie wurden berührt in ihrem Herzen und nachdem sie berührt waren in ihrem Herzen, sagten sie, hey, go tell it on the mountains. Ja, ruf es in jedes Haus hinein. Amen. Weil sie erfüllt waren in ihrem Herzen. Amen. Und das ist das Entscheidende. Ja, der Apostel Johannes schreibt es so, in 1. Johannes 1, Vers 1, er war einer von denen, die ihr Herz geöffnet hatten für die Realität von Jesus. Und er schreibt in 1. Johannes 1, Vers 1, ganz im ersten Vers seines ersten Briefes, er sagt, was von Anfang an war, das heißt, was schon immer da war, was Realität war, so wie es hier offenbart ist, was von Anfang an war, aber jetzt kommt's, was wir mit unseren Augen gesehen. Und er spricht nicht nur von den natürlichen Augen, sondern von den Augen des Herzens. Was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Also von der Realität des auferstandenen Jesus Christus. Amen. Von der Realität des Kindes in der Krippe. Was wir davon betastet haben, das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch. Amen. Halleluja. Weißt du, Weihnachten ist der Aufruf Gottes an die ganze Welt, diesen herrlichen Gott zu erfahren, der bereits sein Wohlgefallen über uns ausgesprochen hat. Der bereits ein für alle Mal gesagt hat, du hast mir gefallen, ich will dich haben. Weißt du, der Vater im Himmel, warum hat er das alles getan? Warum hat er sein Liebstes, sein einzigartiges Wohlgefallen hier auf diese Erde gesandt, also seinen Sohn selber gesandt hier auf diese Erde? Warum? Weil er dich so unbedingt haben wollte. Amen. Und dich auch über Livestream. Er wollte dich haben. Und jetzt an Weihnachten, oder nicht nur an Weihnachten, aber da speziell, weißt du, lesen wir diese Geschichte. Und in dieser Geschichte ist dieser Ruf, jawohl, es ist für alle passiert, aber jetzt lasst uns gehen und lasst es uns erfahren. Lasst uns das Rema erfahren. Was ist ein Rema? Ein Rema ist ein Wort von Gott. Ein direktes Wort des Realität. Es ist nicht nur ein allgemeines Wort, ein Lehrsatz, sondern es ist ein Wort, das Realität ist. Und ihr Lieben, dieses Wort von Weihnachten ist Realität. Dieses Wort von Jesus ist Realität. Und für Johannes war klar, nachdem er dieses Wort betastet hatte, nachdem er etwas geschmeckt hatte von der Herrlichkeit dieses Wortes, heißt es dann in Apostelgeschichte 4,20, da war er mit anderen Aposteln vor dem Hohen Rat und sie haben versucht, ihn zu verbieten, im Namen Jesus zu reden. Und dann haben die Apostel gesagt, und da war Johannes dabei, und haben dann gesagt, ja, wir können ja gar nicht anders als von dem erzählen und verkündigen, was wir erlebt haben. Wir können ja gar nicht ruhig sein. Deswegen, go tell it on the mountains, sogar auf den Bergen, über den Hügeln und so weiter. Und überall, wir können ja gar nicht anders als davon zu reden, weil wir es erfahren haben. Und wenn du heute Nachmittag hier bist oder über Livestream zuschaust und du hast es vielleicht noch nie in deinem Leben erfahren, dann ist heute deine Gelegenheit, es zu erfahren. Und wenn du es schon mal erfahren hast und vielleicht auch schon öfters erfahren hast, dann ist für uns alle heute wieder neu die Gelegenheit, wirklich diese Realität der Liebe Gottes und diese Realität des lebendigen Wortes zu erfahren, real zu erfahren, weil er ist nämlich hier, genauso wie er vor 2000 Jahren bei den Hirten auf dem Feld war, genauso wie die Klarheit des Herrn, was auch übersetzt wird mit die Herrlichkeit des Herrn, sie umleuchtet hat, genauso ist seine Herrlichkeit heute hier und möchte von jedem Einzelnen von uns erfahren werden. Amen. Bist du bereit, ihm zu begegnen? Halleluja. Bist du bereit, dein Herz aufzumachen und zu sagen, jawohl, komm rein in mein Herz? Okay, dann lass uns einfach zusammen aufstehen. Lass uns unser Herz öffnen. Lass uns einfach sagen, jawohl, danke, Vater, für dein Wohlgefallen über uns. Danke, dass dein Wohlgefallen uns zugesprochen ist. Danke, dass dein Wohlgefallen für uns offenbar geworden ist. Danke, dass du Jesus Christus gesandt hast und dass damit dein Wohlgefallen für die ganze Menschheit zugänglich geworden ist. Danke, dass jetzt die gesamte Menschheit, alle Menschen des Wohlgefallens sind. Ja, Objekte deiner souveränen Gnadenausgießung. Objekte deiner souveränen Ausgießung, deiner Liebe, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass du auch heute hier an diesem Weihnachtstag, dass du deine Liebe über uns ausgießt, Herr. Dass du deine Gnade über uns ausgießt, Herr. Und wir öffnen unser Herz. Wir öffnen unser Herz weit einfach für das, was du uns geben möchtest heute. Komm, öffne einfach mal dein Herz oder streck deine Hände aus oder wie auch immer du es zum Ausdruck bringen möchtest. Und Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Herr, dass mitten in all die Schwierigkeiten hinein, durch die vielleicht der ein oder andere gerade jetzt geht, dass deine Herrlichkeit dort hineinkommt. Weil wisst ihr, die Hirten auf dem Felde, die hatten sicher auch manche Schwierigkeiten und die hatten manche Probleme. Es waren arme Leute. Aber die Herrlichkeit Gottes kam in sie hinein und ab dem Moment hatten sie nichts anderes mehr im Sinn, als diese Herrlichkeit weiterzusagen, weil sie so erfüllt waren, weil sie gemerkt haben, diese Herrlichkeit, die ausgeht von diesem Kind, ist ja stärker als jeder Umstand, ist ja stärker als jedes Problem, ist ja stärker als jede Krankheit, ist ja stärker als jede Gebundenheit, ist ja stärker als jeder Hass, ist ja stärker als jeder Unfriede, ist ja stärker als jede Unversöhnlichkeit, ist ja stärker als jedes Beziehungsproblem, jedes Eheproblem, was auch immer es sein mag, diese Herrlichkeit ist stärker und diese Herrlichkeit erreicht heute dein Herz. Halleluja. Und du empfängst es gerade jetzt. Danke, Vater, Danke, Vater, für deine Liebe, Herr, die zu jedem Einzelnen von uns kommt heute Nachmittag, Herr. Danke, Herr, dass du zu uns, unseren Herzen, dieses Rema redest, Herr, und dass du es uns erfahren lässt in unseren Herzen, dass du deine Liebe in uns Realität werden lässt, dass du uns deine Liebe erfahren lässt. Halleluja, Halleluja. Danke, Vater, dass unsere Herzen warm werden, Herr, von deiner Liebe heute, Herr. Halleluja. Oh, das ist eine Wärme, die uns erfüllt. Halleluja. Es ist eine lebendige Realität. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus, Herr. Wer immer sein Herz aufmacht, Herr, für diese Liebe, Herr. Du bist mehr als bereit, ihm zu begegnen. Du bist mehr als bereit, ihm in seiner Situation deine Herrlichkeit zu zeigen. Wie auch immer diese Situation aussehen mag, gerade jetzt. Er ist mehr als bereit, Halleluja, dir seine Herrlichkeit zu zeigen. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, danke. Ja, zu einigen redet er vielleicht persönlich zu deinem Herzen. Ja, oder du merkst einfach, ja, da waren vielleicht Dinge, die dich vorher noch beschäftigt haben auch. Also, die dir vielleicht Stress gemacht haben, die dir Druck gemacht haben oder was auch immer. Aber weißt du, eine Begegnung mit seiner Herrlichkeit, eine Begegnung mit seiner Gegenwart und alles ist anders. Weißt du, eine Begegnung und alles war anders mit den Hirten auf dem Feld. Alles war anders. Ihr ganzes Leben war verändert. Sie sind nicht in die Geschichte eingegangen als die besten Hirten, sondern sie sind in die Geschichte eingegangen als die Verkündiger, die ersten Verkündiger der frohen Botschaft. Halleluja. Oh, ja, ja, ja, ja. Und bis heute, seit 2000 Jahren, wird diese Botschaft von immer mehr Menschen auf der ganzen Welt verkündigt. Heutzutage sind bereits etwa 10% der Weltbevölkerung an Jesus gläubige Menschen, die Jesus in ihrem Herzen haben. Und sie verkünden es hoffentlich mit aller Entschiedenheit und mit aller Klarheit den restlichen 90%, sodass auch sie Teilhaber werden dieser göttlichen Herrlichkeit. Halleluja. Halleluja. Und wenn du heute Nachmittag hier bist und vielleicht hast du tatsächlich noch nie wirklich real die Liebe Gottes in deinem Leben erfahren. Du hast noch nie wirklich auch bewusst dein Herz geöffnet für diese Herrlichkeit. Dann ist genau jetzt deine Gelegenheit. Und ich möchte auch spezifisch für dich, für euch, für sie persönlich beten einfach auch, damit wirklich diese Herrlichkeit in deinem Leben Raum gewinnt und damit du diese Herrlichkeit erfährst. Und vielleicht bist du auch hier und du hast diese Herrlichkeit schon mal erfahren, aber du bist wieder davon weggekommen und jetzt bist du hier und du fühlst dich wie abgeschnitten von dieser Herrlichkeit. Heute an diesem heiligen Abend ist deine Gelegenheit, einen Neuanfang zu erleben. Heute ist deine Gelegenheit, um das Alte hinter dir zu lassen. Weißt du, vielleicht hast du gesündigt, Dinge, wo du weißt, die trennen mich von Gott. Aber weißt du, das Wohlgefallen Gottes war trotzdem die ganze Zeit mit dir. Und heute ruft er dich ganz neu und sagt, hey, möchtest du nicht mich hineinlassen? Möchtest du nicht real erfahren, dieses Wort, das zu den Hirten geredet ist? Möchtest du nicht real erfahren, die Wärme, die von der Krippe ausgeht? Möchtest du nicht real erfahren, diese Liebe, die ausgeht von dem Kind und von dem, der sich kreuzigen hat lassen für dich und für mich? Möchtest du nicht real diese Liebe erfahren? Und wenn du heute Nachmittag hier bist und du möchtest diese Liebe real erfahren, gerade jetzt, dann einfach da, wo du bist, streck einfach deine Hand ganz kurz aus, sodass ich sehen kann, weil wir wollen zusammen beten mit jedem, der das möchte. Ja, danke für deine Hand. Jeder, der das möchte, danke für deine Hand, danke für deine Hand. Danke hier auch. Halleluja. Auch über Livestream. Wir nehmen dich mit hinein, wirklich, dass du real diese Liebe jetzt erfährst, dass real Gott zu dir kommt. Die Bibel sagt, wer mit seinem Herzen glaubt, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist und wer mit seinem Mund ihn als Herrn bekennt, der wird errettet werden. Also jeder, der gerade jetzt einfach seine Hand gehoben hat, lass uns einfach zusammen ein Gebet sprechen. Lass uns wirklich ein Gebet sprechen, mit dem wir ganz bewusst Jesus Christus als unseren persönlichen Herrn und Erlöser aufnehmen und ihn zum Herrn unseres Lebens machen. Halleluja. Sprich mir einfach dieses Gebet nach, auch wenn du über Livestream zuschaust. Sprich mir einfach dieses Gebet nach und sag einfach, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du Mensch geworden bist. Du warst das Wohlgefallen des Vaters. Und du hast die vollkommene Einheit mit ihm genossen. Aber du hast diese vollkommene Einheit mit ihm im Himmel aufgegeben, und du bist Mensch geworden. Du bist zu einem kleinen Kind in der Krippe geworden. Und durch dich hat Gott seine Gnade gesandt für die ganze Menschheit und damit auch für mich. Und Herr, heute an diesem Tag öffne ich mein Herz weit für diese Gnade. Und ich sage, Herr Jesus Christus, komm du jetzt in mein Herz hinein. Lass mich dein Wort real erfahren. Reinige mich von aller Sünde und schenke mir jetzt dein neues, dein herrliches Leben. In Jesu Namen bete ich dieses Gebet, Vater. Amen. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Jeder, der vorher seine Hand gehoben hat, heb noch mal kurz deine Hand, sodass ich sehen kann, weil ich möchte einfach für dich auch persönlich beten und ich möchte dich wirklich segnen. Ich möchte euch segnen in dem Namen Jesu Christi mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit der Kraft dieses neuen Lebens. Heute, an diesem Tag, soll in eurem Leben ganz neu Weihnachten werden. Das heißt, die Liebe Gottes soll ganz neu in eurem Leben Raum gewinnen. Von diesem Tag an. Halleluja. Halleluja. Wer hat seine Hand noch gehoben? Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus für deine Liebe, Herr. Danke Jesus. Danke Jesus für deine Nähe. Du hast sie bei ihrem Namen gerufen, sie gehört dir. Und nichts und niemand kann sie mehr trennen von deiner Liebe, Herr. Wir preisen dich, Herr. Danke Jesus, danke Jesus. Da hinten sehe ich noch eine Hand. War hier noch eine Hand? Okay, da hinten sehe ich noch eine Hand. Halleluja. Danke Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du ihr Herz heute ganz neu mit deiner Liebe berührst, Herr. Und dass deine Liebe ihr Herz stärkt, Herr. Dass deine Gegenwart sie von diesem Tag an begleitet, Herr. Und dass nichts und niemand sie mehr trennen kann von dieser Liebe, die in dir ist, Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr. Danke dir, Herr, dass du heute ja, dein Ja über ihr bekräftigt hast und dass du Einzug gehalten hast, Herr. In ihrem Herzen und in ihrem Leben wie nie zuvor, Herr. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Da ist auch noch jemand. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Wir preisen dich, Herr. Danke, Jesus. Ja, du hast dein Ja in Jesus gesprochen über ihm, Herr. Er gehört dir. Halleluja, dein geliebter Sohn, an dem du Gefallen gefunden hast. Und ich danke dir, dass du heute von diesem Tag an ihm zeigen wirst, Herr, was es bedeutet auch in seinem Leben, dass du seine Berufung mehr und mehr deutlich machst und dass du ihn mehr und mehr hineinführst in all das, wozu du ihn bestimmt hast hier auf der Erde, dass er in den vorbereiteten Werken geht, in den vorbereiteten Wegen geht von diesem Tag wie nie zuvor, dass er geführt und geleitet ist von deinem Heiligen Geist. Und nichts und niemand wird ihn stoppen können auf diesem Weg in seiner Berufung und in seine Berufung. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Vater. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Liebe, Herr. Ja, heute hat er seine Tür geöffnet, Herr, für dich. Und du sagst in deinem Wort, wenn jemand die Tür seines Herzens öffnet, zu dem wirst du hineingehen und mit ihm Gemeinschaft haben. Danke, dass du ihn heute deinen tiefen Frieden erleben lässt, Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Gott ist hier. Halleluja. Oh, wir beten dich an, Jesus. Oh, wir beten dich an, Jesus. Wir preisen dich, Herr, für das Geheimnis der Menschwerdung. Herr, wir preisen dich, Herr, von ganzem Herzen. Herr, wir beten an mit den Engeln und mit den Hirten und mit den Königen, Herr. Wir beten an, Herr. Wir beten an und wir sagen, Jesus, wir danken dir. Danken dir, dass du gekommen bist. Wir danken dir, dass du uns erlöst hast. In Jesu Namen. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Gebt mal Jesus und die Ehre einfach. Halleluja. Wir haben es am Anfang gesungen. Freue dich, Welt. Dein Herr ist da. Halleluja. Halleluja. Wir beten den König an. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, wir lieben dich, Herr. Halleluja. Preist den Herrn. Jetzt dürft ihr euch wieder hinsetzen. Einen Moment. Wir haben ja heute, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, direkt im Anschluss unsere Weihnachtsfeier. Wir freuen uns auf Gemeinschaft drüben im Café. Wenn du nicht mit deiner Familie oder sonst wie zu Hause feiern möchtest oder kannst, dann einfach bist du herzlich eingeladen, noch dabei zu sein, einfach bei der Feier. Außerdem auch, wenn du gerne noch, wenn du am Sonntag nicht die Gelegenheit hattest, das neue Buch von mir dir signieren zu lassen, ja, geistliche Leiterschaft, deine Bestimmung, dann kann ich dir das nachher auch noch signieren. Und außerdem werden Irina und ich heute im Anschluss an den Gottesdienst hinter der Tür stehen und jedem einfach auch nochmal schöne Weihnachten wünschen und dir die Hände schütteln. Also lass uns eine halbe Minute Zeit am Ende des Gottesdienstes, dass wir noch nach hinten kommen, um dir die Hände zu schütteln. Ja? Okay, aber jetzt an der Stelle möchte ich dir einfach auch die Gelegenheit geben, ein Saatkorn hineinzusäen in das Reich Gottes. Wir wollen die Sammlung heute geht ganz speziell an Menschen, die nicht so viel haben wie wir. Das heißt, wir wollen heute in besonderer Weise, oder nicht nur in besonderer Weise, sondern komplett mit diesem Opfer, wollen wir unsere Waisenkinder in Uganda unterstützen, die Arbeit von Glory Life in Uganda. Das heißt, es geht darum, für die Waisenkinder Dinge einzukaufen. Es geht darum, die Schule dort zu finanzieren. Es geht darum, dort Wasser, Strom und so weiter, Dinge einfach, die notwendig sind, zu finanzieren zur gegebenen Zeit. Das heißt, wir wollen einfach in dieses Projekt der Waisenkinderarbeit und das Schulprojekt in Uganda wollen wir heute diese Sammlung hineingeben. Also frag den Heiligen Geist, was du geben sollst, was du geben kannst, was er dir einfach zeigt. Das tust du, wenn du den Betrag, den du geben möchtest, nicht dabei hast. Dann hast du bei uns immer die Möglichkeit, so eine Verpflichtungserklärung auszufüllen, die unter deinem Stuhl liegt, zusammen mit dem Stift. Die eine Hälfte trägst du einfach ein, wie viel der Heilige Geist dir gezeigt hat, was du geben möchtest und sollst. Und auf die andere Seite trägst du es dir nochmal ein, aber da ist die Kontonummer drauf und da kannst du es in den nächsten Tagen überweisen. Okay? Einfach die eine Hälfte tust du in den Eimer rein, die andere Hälfte nimmst du mit nach Hause. Gut, wenn du über Livestream zuschaust, dann werden dir auch Infos eingeblendet, wie du geben kannst. Wie gesagt, alles von heute Abend, was heute Abend reinkommt, wird in die Waisen- und Schulkinderarbeit in Uganda gegeben. Also frag den Heiligen Geist, was du tun sollst. Wir geben hier vor Ort die Eimer durch. Über Livestream könnt ihr überweisen, per PayPal geben oder per Kreditkarte. Die Infos dazu werden angezeigt. Halleluja. Und während ihr gebt, habe ich auch noch zwei, drei ermutigende Zeugnisse. Wir haben ja immer so viele Dinge, die Gott tut, Wunder, Heilungswunder, die Gott tut. Und einfach zwei, drei Sachen, die so in den letzten ein, zwei Wochen reingekommen sind. Zum einen ist im Glory House vom Christian folgendes Wunder passiert. Da ist das Kind einer Glory House Teilnehmerin im Krankenhaus gewesen und hatte eine Gangstörung. Das heißt, es konnte nicht mehr laufen. Nach dem Gebet konnte sie das Krankenhaus wieder verlassen und sie kann jetzt auch wieder laufen. Halleluja. Preist den Herrn. Im anderen Glory House von uns, da hatten sie eine Zeit einfach in der Gegenwart Gottes im Lobpreis. Und in dieser Zeit wurde ein Teilnehmer von einer Divertikelentzündung im Darm geheilt. Am nächsten Tag waren alle Beschwerden verschwunden. Das Interessante ist, dass bisher vom Arzt verordnete Antibiotika in keinster Weise Besserung gebracht hatten. Wir sind da wirklich begeistert, schreibt der Leiter. Es ist eine komplette Heilung des Darmes. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Und aus einem anderen Glory House kommt der Bericht, dass ein Mann, der Tumore in seinem Körper hatte, ob bösartig oder gutartig, weiß ich nicht, aber Tumore in seinem Körper, wurde nach dem Gebet und nach einem Wort der Erkenntnis komplett geheilt. Danke, Jesus. Amen. Ist es nicht stark? Preist den Herrn. All das ist in der unmittelbaren letzten Zeit passiert. Also lass uns dem Herrn da dafür die Ehre geben.